Ja, vielleicht nochmal ganz kurz zu meiner Person, vielleicht noch ein bisschen ausführlich. Also ich arbeite jetzt seit 7 Jahren im Wycliffe House, was halt eine antipsychiatrische Einrichtung in Berlin ist. Und habe davor aber auch tatsächlich auch in einer geschlossenen Akutenpsychiatrie gearbeitet. Und der Arbeitskreis, was ja auch gerade schon eben erwähnt worden ist, ist halt so ein, ja, ein Arbeitskreis, der sich vor allen Dingen irgendwie um Psychiatriekritik innerhalb der Linken beschäftigt und inwiefern es ja immer wieder doch schwierig ist, für das Thema Psychiatriekritik zu sensibilisieren innerhalb der Linken, weil doch ganz oft die Erfahrung einfach gemacht wird, wenn es um ganz viele verschiedene Diskriminierungsebenen geht, ist es oftmals so, dass eine hohe Sensibilität besteht innerhalb von einer linken oder linksradikalen Bewegung. Und aber wenn es so in den Bereich Psychiatrie geht, begegnet man eher sehr oft irgendwie Klischeevorstellungen oder irgendwelche Hilflosigkeiten. Und deshalb versuchen wir vom Arbeitskreis Psychiatriekritik da noch so Sensibilisierungsprozesse innerhalb der Linken auch entstehen zu lassen. Ich werde auf jeden Fall relativ einführend den Vortrag machen, sodass auch jede Person, die noch nie was von Antipsychiatrie gehört hat, folgen können sollte. Falls ihr irgendwie Verständnisfragen habt oder irgendwie Fragen zwischendurch, schreit einfach rein. Ich finde es eigentlich auch relativ langweilig, nur monoton hier so runter zu erzählen. Tatsächlich aber werde ich schon relativ viele Zitate auch vorlesen, weil ich halt die Kritik an der Antipsychiatrie halt darstellen möchte anhand von den Aussagen, um das halt zu visualisieren, werde ich dementsprechend auch viele Zitate einbringen. Die Antipsychiatrie selber ist im Grunde im Zuge der Kritik der neuen Linken an Institutionen entstanden in den 60er Jahren. Und das waren zumeist Protagonisten, die halt weiß, männlich und selber professionell gewesen sind, also in dem Feld der Psychiatrie gearbeitet haben als Psychiater. In England waren die Hauptvertreter der Antipsychiatrie Cooper und Lange und die waren eher so auch tatsächlich Ikonen der 68er-Bewegung, haben da eine wichtige Stellung gehabt und in den USA ist halt eine wichtige Person Thomas Sass, der allerdings seine Kritik eher aus so einer liberalistischen, konservativen Ecke heraus formuliert und auch durchaus sich als Antikommunist bezeichnet. Einig waren sich alle darin, dass sie die Etikettierung von Menschen mit sogenannten psychischen Krankheiten ablehnen und auch Zwang in der Psychiatrie. Uneinigkeit herrschte dann eher in der Frage, ob die Abschaffung der Psychiatrie die Probleme lösen könnte oder auch tatsächlich Alternativen zur Psychiatrie aufgebaut werden sollten. Ab den 80er Jahren traten dann die Psychiatriebetroffenen an die Stelle von den Professionellen und das ist so, also jetzt nicht offiziell der Begriff, aber zumindest schon so, dass man sagen kann, das war dann die neue antipsychiatrische Bewegung, wo eben nicht mehr professionelle Psychiater für die Betroffenen gesprochen haben und sich engagiert haben, sondern die Betroffenen selbst sich versammelten und die Verhältnisse in der Psychiatrie angeklagt haben. Und damit einher ging eigentlich auch eine Abkehr von der theoretischen Kritik und eher hin zu einem praktischen politischen Engagement und dem Aufbau von Alternativen zur Psychiatrie. Die gegenwärtige antipsychiatrische Bewegung arbeitet mittlerweile auch mit Bewegungen von anderen, ja, marginalisierten Gruppen zusammen, ist auch besser vernetzt als je zuvor. Zugleich ist aber auch der Kampf gegen die Psychiatrie, glaube ich, auch schwieriger als je zuvor, weil eben die Psychiatrie durch die Reform in den 70er Jahren eigentlich schon so aus dem kritischen Blick heraus verloren sind, beziehungsweise es schwieriger ist, die Psychiatrie zu kritisieren, wenn sie nicht so offensichtlich mit Gewalt vorgeht. In dem Vortrag selber werde ich jetzt die antipsychiatrischen Bewegung vorstellen von den 60ern bis heute und darin halt eben nochmal eine Kritik formulieren an schon relativierenden Äußerungen, die innerhalb der Bewegung getroffen werden. Und das sind einmal verschwörungstheoretische schon relativierungen. Also dass hinter der Shoah eigentlich die Psychiatrie gesteckt hat und ja die Institution und die Macht gewesen ist, die dafür verantwortlich ist, dass die Shoah geschehen ist. Zum zweiten Kontinuitätsbehauptung, dass die heutige Psychiatrie immer noch die gleichen Methoden anwenden würde wie die Psychiatrie im NS. Wobei natürlich dazu zu sagen ist, dass es sicherlich Kontinuitäten gab in ideologischer und personeller Hinsicht. Die Kritik, die ich hier formuliere, betrifft dann aber eher eine Behauptung von Kontinuität der Methoden vom NS bis zur heutigen Psychiatrie, die behauptet wird. Und schließlich Vergleiche und Gleichsetzungen zwischen NS-Psychiatrie und heutiger Psychiatrie. beziehungsweise relativ beliebt in der Antipsychiatrie, dass die Hexenverfolgung verglichen wird mit der Verfolgung von Juden und Jüdinnen im NS und das halt gleichgesetzt wird mit der Behandlung von Psychiatriebetroffenen heute. Also ihr werdet auch mal gleich sehen, dass vielleicht so ein bisschen so die Aufmerksamkeit auf vor allen Dingen so wichtige Stichworte innerhalb von diesen geschichtsrevisionistischen Äußerungen sind halt Vergleiche mit Schutzhaft, Sondergesetze und diese Hexenvergleiche. Und die werde ich erstmal alle anführen und gegen Ende dann nochmal darstellen, worauf das sich beruft und wo das eigentlich alles herkommt. Der erste wichtige Theoretiker der Antipsychiatrie war eben Ronald Laing, also der dann auf der Linken in dem Kreis für alte Antipsychiatrie steht. Er selber war eben in England tätig, in London als Psychiater, hat aus der eigenen Praxis heraus für sich festgestellt, dass er so nicht arbeiten möchte. War es, der auch zum ersten Mal gesagt hat, dass er nicht davon ausgeht, dass, wenn Menschen verrückt werden, das total sinnlos ist und sich Menschen nicht damit beschäftigen muss, sondern er durchaus darin Bedeutung gesehen hat und für sich, also Untersuchungen gemeinsam mit einem Kollegen gemacht hat, inwiefern, wenn man sich den Familienkontext anschaut von Menschen, die in verrückten Phasen sind, die Verhaltensweisen von den Menschen auch nachvollziehbar und erklärbar sind, wenn eben ja, die Familie gründlich untersucht wird. Er hat dann seine Kritik auch im Praktischen versucht umzusetzen mit dem Projekt Kingsley Hall in London, was eine praktisch große WG gewesen ist, wo Professionelle und Betroffene zusammengewohnt haben. Allerdings haben diese Kategorien dann keine Rolle mehr gespielt, sondern es ging mehr darum, dass viele Menschen zusammengewohnt haben und wer eben gerade die Ressourcen hatte, hat sich halt um eine Person gekümmert, der es nicht so gut ging. Und die anderen eben haben eher nach sich geschaut. Aber es gab da halt keine klare Einteilung, es war auch keine Einrichtung, sondern es war wirklich so ein Experiment, zusammenzuleben in einem Haus und sich zum Sorgen und zu begleiten in Krisen, ohne diese ganzen typischen psychiatrischen Konzepte und Strukturen im Hintergrund. Das ging von 1965 bis 1970 und dann mussten sie eben das Projekt schließen aufgrund der Beendigung des Mietverhältnisses. Im Anschluss allerdings haben sie auch noch verstreut über London WGs gegründet mit dem gleichen Konzept. Und die bestehen auch noch bis heute. Und ja, sie haben zwar selber sich eigentlich nicht jetzt irgendwie Kriterien gesetzt, was ein Erfolg von ihrem Versuch ist. Trotzdem das Ganze evaluiert und dann hat sich tatsächlich auch gezeigt, dass die Ergebnisse halt um einiges besser sind, als wenn die Menschen halt in der Psychiatrie gewesen sind, was anbetrifft irgendwie die Schnelligkeit, wie sich die Menschen wieder erholen und auch die Rückfälligkeit. Ronald Laing selber hat in späteren Jahren eher so relativ viel esoterischen Kram gemacht und spätestens dann war er so für die antipsychische Bewegung nicht mehr so taugbar. Aber er war es, der ganz klar so den ersten Meilenstein gelegt hat für so eine Kritik an der Psychiatrie und für ein Beschäftigen mit den Menschen dahinter und zu schauen, was für Strukturen eigentlich dahinter stehen. Allerdings hat er sich selber von dem Begriff Antipsychiatrie distanziert, weil er den nicht verwenden wollte und für ihn nicht so viel Sinn gemacht hat, mit so einem Anti vor Psychiatrie zu arbeiten, sondern einfach nur als radikale Kritik an der Psychiatrie. Von ihm jetzt selber gibt es keine schulrelativierenden Äußerungen. Von einem Arbeitskollegen von ihm, David Cooper, der eher so in die politische Richtung gegangen ist und den Versuch, eine Verbindung zwischen ja, neuen Linken, neomarxistischer Theorie und antipsychiatrischer Theorie geschaffen hat, von dem gibt es solche Äußerungen. Bevor ich aber da eine vorstelle, vielleicht mal ganz kurz was zu dem sein Werk. Er war es eigentlich auch, der zum ersten Mal diesen Begriff Antipsychiatrie so geläufig gemacht hat. Also es gab durchaus auch schon im 19. Jahrhundert eine psychiatrische Bewegung, aber er war es, der selbst sich auch betitelt hat als Antipsychiater und seine Praxis als Antipsychiatrie titulierte und darin allerdings die Menschen in Krisen eher so angesehen hat als Revolutionäre und Menschen, die unter dem System leiden und das Verrücktwerden eigentlich ein Aufbruch ist und etwas total Gutes, um die Sozialisierung abzubauen und sich neu zu schaffen. Also was da auch schon rausklingt, ist halt, dass durchaus die alte Antipsychiatrie sehr die Zustände auch verherrlicht hat. Genau, und von ihm gibt es eben diese Äußerung. Die emotionale Neigung zum Faschismus ist heute erschreckend verbreitet. Faschismus ist nicht mehr bloß die Sache der Miliz, der Polizei und Geheimpolizei, die im Interesse des krisenden Monopolkapitalismus brutal gegen Andersdenkende vorgehen. Heute verwandeln sich schon die gemeinnützigen Institutionen unserer Gesellschaft in einer Weise zur Institution der Unterdrückung, die einem die Gaskammern von Auschwitz als naiven, stümperhaften Massakerversuch erscheinen lassen. Der letzte zionisierte Atemzug ist nichts als der Beginn der Folter. Wobei man vielleicht schon dazu sagen muss, dass das so eine einmalige Aussage von ihm ist. Also wir finden zwar diese Aussage in seinem Werk und die reicht, glaube ich, auch vollkommen, aber es ist eine einmalige Äußerung in einem seiner Bücher. Und da ist halt schon irgendwie so klar, dass halt so die Darstellung von die heutigen Verhältnisse sind halt irgendwie nochmal irgendwie um einiges schlimmer als die Schwur. Ich würde jetzt den Part zur alten Antipsychiatrie abschließen und übergehen wir zur sogenannten neuen Antipsychiatrie, eben mit den betroffenen Bewegungen. Wobei die erste von den zu nennen Gruppen das Sozialistische Patientenkollektiv ist, welches sich 1970 gegründet hat und dann ab 1973 als Patientenfront weiter operierte bis zum heutigen Tage. Die sind auch so ein bisschen bekannter geworden, dadurch, dass relativ viele von denen in die RF dann auch übergegangen sind. Sie sind jetzt nicht so typisch neue Antipsychiatrie, insofern, dass sie noch einen starken Bezug hatten zu einem Assistenzarzt, der auch so eine relativ wichtige Rolle bei ihnen hatte, Wolfgang Kube. Und deshalb habe ich es jetzt auch so zwischen den Kreisen eingezeichnet, also SBK. Die haben schon so eine sehr eigene Art und Weise der Kritik, so der Verhältnisse. Also die distanzieren sich auch ganz klar von dem Begriff Antipsychiatrie, sagen, das ist alles nur Reform, was die Antipsychiatrie macht. Und sie selber beziehen sich ganz klar auf marxistische Theorien, sehen da aber den Widerspruch nicht zwischen Proletariat und Kapitalisten oder Kapitalistinnen, sondern eher zwischen Krankheit und Gesundheit und wollen halt eben das Einzige, was laut ihrer Meinung Menschen verbindet, ist halt eben Krankheit und die Krankheit soll dann verwendet werden als Waffe gegen das kapitalistische System. So. Und innerhalb von ihrer Theorie sind die auch über die Jahre relativ weit in so auch eigene Sprache, sehr schwer verständlichen Überlegungen abgedriftet, sodass ich tatsächlich sie eher so mittlerweile als so eine kleine, weiterhin existierende Sekte bezeichnen würde, die auch ihr hauptsächliches Handeln ist mittlerweile eigentlich alle Personen, die über sie sprechen und schreiben, zu verklagen. So. Aber kommen wir zum interessanteren Part. Bei denen finden wir nämlich verschiedenste Shoah-relativierende Äußerungen. Also zum einen, dass sie eben sagen, dass die Ärzte und Ärztinnen hinter der Shoah stecken, indem sie behaupten, das deutsche Gesundheitssystem, dem wir entstammen, ist Weltspitzenklasse. Das Dritte Reich war eine gesundheitspolitische Großveranstaltung und sonst nichts. Die Tötungen in KZs richteten sich nur gegen Patienten, anfangs sowieso, später gegen Patienten als Juden. Und da im Anschluss direkt gibt es halt irgendwie auch so eine, wie ich finde, auch nochmal ziemlich krasse Äußerung, wo sie halt praktisch sagen, dass die Juden und Jüdinnen ja eigentlich selber schuld dafür seien, dass sie dann vernichtet worden sind, weil sie sich halt nicht gewehrt haben. Das ist das gleiche Problem wie zum Beispiel in den KZs bei den Juden. Diejenigen, die Hoffnung aufs Davonkommen hatten, darauf heil rauszukommen, die hatten ständig Angst, wenn sie dagegen waren. Da können sie machen, was sie wollen. Da können sie prima argumentieren. Da können ihnen alles zeigen und alles sagen. Wenn die glauben, sie könnten mit heiler Haut davonkommen und haben Angst davor, die Konsequenzen zu ziehen, nämlich sich zu wehren, dann drücken die sich davor und dann werden sie 1000 Ausflüchte finden, immer Flucht, Flucht, Flucht. Ergebnis ist Verrecken. Dann gibt es halt eben noch weitere Äußerungen, wo halt eben direkt auch die Darstellung dessen, dass halt irgendwie früher ging es halt nur um einige wenige Menschen und heute ist aber das ganze Projekt der Vernichtung irgendwie viel größer. Also ging es damals um die Selektion und Vernichtung von Millionen in Europa, dann geht es heute um die Weltbevölkerung, um Milliarden. Und deshalb ist eigentlich die Konsequenz von ihnen, dass sie sagen, weil ja die Ärzteschaft dahinter steckt, hinter der Shoah, sollten alle Nazis schleunigst lieber die Professionen der Ärzte annehmen, bevor sie selber dann vernichtet werden. Eine Bemerkung, die relativ wichtig ist für den späteren Verlauf, ist eben auch, dass sie einen Vergleich anstellen zwischen Hexenverfolgung und der Verfolgung von Patienten in der Psychiatrie, beziehungsweise den Repressionen, denen sie unterlegen sind. Folgende Situation: Einer von uns ist im Knast, weil er sich geweigert hat, an einer ärztlichen Untersuchung für gerichtsmedizinische Zwecke mitzuwirken. Ein typischer Iatro-Inquisitionsprozess, also das heißt wie bei einer Hexenverfolgung im Mittelalter. Ich werde später nochmal darauf zurückkommen, wieso das so wichtig ist, dass dieses Zitat da drin ist mit der Hexenverfolgung. Zu guter Letzt nochmal zwei Zitate, wo auch nochmal die Behauptung halt eben drinsteckt, dass die heutigen Verhältnisse um einiges schlimmer sind. Die Geisteskrankheit hat es nie gegeben. Sie war nichts als ein bequemer Begriff, mit dem man die Unerwünschten dem langsamen Tod entgegensteuerte. War nichts als ein Deckmantel des Elends, der Euthanasieunternehmen jeder Art möglich machte. Dies in der Einrichtung, die vorgab, die Seelen zu heilen. Der Hitler mit dem menschlichen Antlitz hatte es nicht mehr nötig, Benzin in Injektionen zu verpassen. Das System hat sich perfektioniert. Die Krematorien öffnen in Konzentrationslagern der Nazis, die denn doch ein wenig zu viel Aufsehen machten, wurden durch einen feinsinnig gesponnenen Prozess langsamer Selbstverdauung abgelöst. Dieser feinsinnig gesponnene Prozess verfügt zurzeit über mehrere Techniken gruppendynamischer und neuroleptischer Art, die alle hinreichend auf der Höhe sind, um gegen die Kranken eine stufenweise einschneidendere Differentialeuthanasie ins Werk zu setzen. Okay, soweit zum SBK. Ja, dann würde ich jetzt zur Irrenoffensive übergehen. Okay, die Irrenoffensive, was hier als IO draufsteht, ist nur von Psychiatrie Betroffenen getragene Gruppe, die antipsychiatrisch arbeitet. Hat sich 1980 gegründet in Berlin und die haben halt im Grunde zunächst so einer typischen 80er-Jahre-Phase in Berlin halt auch ein Haus besetzt, haben dort Menschen Zuflucht vor der Psychiatrie angeboten, gleichzeitig relativ viel so um die Thematik gearbeitet, das Anrecht jedes Menschen auf den eigenen Tod. Also dass nicht, ja, wenn irgendwer sich das Leben nehmen möchte, psychiatrisiert wird, sondern das auch durchaus durchführen kann. Natürlich auch alles so ein bisschen differenzierter betrachtet und dass es auch schwierig sein kann. Aber das war zunächst so ihr Thema. 1982 hatten sie dann die Idee, eine Alternative zur Psychiatrie aufzubauen, nachdem sie einen Kongress in Holland besucht haben. Und die Umsetzung von dieser Alternative war dann relativ schwierig und hat dann auch dazu geführt, dass die Irrenoffensive sich gespalten hat in zwei Gruppen. Das war eben der Verein zum Schutz vor psychischer Gewalt, der da unten als Verein zum Schutz draufsteht. Und die Irrenoffensive und der Verein zum Schutz vor psychischer Gewalt hat halt eben später das Wecklaufhaus 1996 eröffnet, also diese antipsychische Einrichtung, in der ich arbeite. Die Irrenoffensive selber hat dann so einen Turn in Richtung etwas weniger radikal und mehr sich selbst verstehen als Menschenrechtsgruppe gemacht und klagen halt jetzt Menschenrechtsverletzungen in der Psychiatrie an und aktuell hauptsächlich damit beschäftigt, so die Patientenverfügung auf dem juristischen Wege durchzusetzen. Also eine Verfügung, in der man niederschreiben kann, für den Fall, dass ich in die Psychiatrie kommen sollte, möchte ich nicht die und die Behandlung, möchte ich nicht die und die Diagnose. Und das ist noch auf keinen Fall so durchgesetzt, aber es ist gerade auf vielen verschiedenen, ja, lokalen Ebenen der Versuch, das juristisch durchzusetzen. Genau, und da würde ich kurz René Talbo von der Irrenoffensive selbst zu Wort kommen lassen. Mein Chef hat mir ja dann auch eine psychiatrische Diagnose vor irgendwie ein, zwei Jahren verpasst und hat gegenüber einem Journalisten gesagt, ich würde leiden an einer malignen narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Naja gut, das hat er wahrscheinlich über sich gesagt, aber wie Kommunikation ist genug. Ja, aber da ist doch auch wieder unter die Lupe gelegt, diese Sehnsucht, den Andersartigen zu katalogisieren. Als Sündenbock was drauf hin drauf zu legen und letztendlich ist völlig egal, das hat ja in der Nazi-Zeit, hat ja auch, sagte, da heißt es ja auch, wer Jude ist, bestimme ich, das sagen die Nazis. Das hat nichts mit der Religion zu tun, es hat nur mit zu tun, auszuschließen. Machtstrukturen und Machterhalt. Ja, reiner Macht. Und auch Selbstbeweihräucherung. Ja. Also was da ja schon mal so angeklungen ist, eben der Vergleich mit, so die Nazis haben sich ausgesucht, wer Jude und Jüdin ist und das Gleiche machen halt eben Psychiater und Psychiaterin, sich auszusuchen, wer halt eben psychisch krank ist, der Vergleich. Etwas relativ Typisches für die Irrenoffensive ist, also sie haben sich durchaus, muss man ihnen auch irgendwie zugutehalten, viel beschäftigt mit einer Kontinuität auf personeller und ideologischer Ebene zwischen NS-Psychiatrie und heute, aber hauptsächlich irgendwie machen sie halt sehr viele Behauptungen, dass es eine Kontinuität gibt in der Methodik. Ja, und es gibt halt irgendwie so relativ typische eine Art und Weise von der Irrenoffensive von der NS-Psychiatrie, die kurz zu erwähnen im Text oder in einem Flugblatt und im nächsten Satz zu sagen und die heutige Psychiatrie und dabei aber nicht mal kurz irgendwie auch tatsächlich festzustellen, okay, und da, Moment, es gibt auch einen Unterschied zwischen der NS-Psychiatrie und der heutigen Psychiatrie, sondern einfach im nächsten Satz geht es dann direkt um die heutige Psychiatrie. Aber das werdet ihr gleich auch sehen. Das erste Zitat eher geht in die Richtung Verschwörungstheorie, dass eben hinter der Shoah die Psychiatrie steckt. Und da heißt es, wer bestreitet, dass die Shoah Teil des medizinischen Massenmords und einem sogenannten rassenhygienischen Vorzeichen war, macht sich unmittelbar zu einem Verbündeten der Neonazis, die die Geschehnisse ebenfalls ableugnen. Und dazu passend ist auch das zweite Zitat, die brachiale Entrechtung in den Psychiatrien war der Ausgangspunkt für die Gaskammermassenmorde. Die Mordaktion von Ärzten ging auch ohne Nazi-Herrschaft bis 1948 weiter. Die unter heuchlerischem Vorwand betriebene Entrechtung und Misshandlung angeblich psychisch Kranker war damit aber nicht zu Ende. Und das ist halt eben dieser typische Move von der Irrenoffensive, jetzt zu heute überzugehen, wie die Schutzhaft in Diktaturen jetzt mit der angeblichen Fremd- und Eigengefährdung als Sondergesetze legalisiert. Und da halt eben nicht mal kurz zu erwähnen, dass es durchaus irgendwie heute in der Psychiatrie halt eben nicht mehr Menschen vergast, vernichtet und verhungert werden. Die Konsequenz tatsächlich dahinter ist, dass sie dann abstruserweise so weit gehen zu sagen, eigentlich könnte man Hitler den Titel von einem Chefarzt geben, weil halt eben die Psychiatrie dahinter steckt und deshalb ist es durchaus eine Berechtigung, ihn halt als Chefarzt zu titulieren. Eine weitere Kontinuitätsbehauptung ist, die deutsche Psychiatrie entwickelte in psychiatrischer Hybris den Horror des systematischen Massenmords an ihren Gefangenen, der die Blaupause für die Verbrechen an den europäischen Juden, Sinti, Roma und Schwulen war und der bis 1949 andauerte. Unverändert wurde danach zwangsweise diagnostiziert und behandelt, eingesperrt und entmündigt und auch da wieder halt eben so keine Bemerkung darüber, was halt eben der Unterschied ist. Genau, und über ein Theaterstück, das sich eben beschäftigt mit der sogenannten Euthanasie, sagen sie dann, dass das eine zynische Verdrehung der Sprache und Negierung des tatsächlichen Willens der Betroffenen begünstigt und es lenkt auch den Blick von der ungebrochenen Kontinuität des ärztlichen Terrors der Zwangspsychiatrie ab. Denn unveränderte Aufgabe ist das Brechen des Willens ihrer Opfer und Zwang zum Geständnis der Krankheitsansicht, der mit folterartigen Mitteln auch heutzutage noch verfolgt wird. Ja, da passt doch das nächste Zitat auch direkt super dazu. Zeigt das nicht deutlich genug, dass 1945 die Zwangspsychiatrie ein diktatorisches System geblieben ist, das unverändert vorbeugehaft praktiziert, schutzhaft, um die Gesellschaft vor uns zu schützen? Und ziemlich deutlich, und da ist halt eben auch wieder die Konsequenz dessen, eben, dass sie dann letztendlich sagen, die Methoden in der Psychiatrie sind faschistoid. Zusätzlich werden diese Gefangenen durch Zwangsbehandlung, also Fesseln ans Bett, und Penetration mit bewusstseinsverändernden Drogen, zwangsweise gespritzte sogenannte Psychopharmaka oder die latente Bedrohung mit diesen faschistoiden Methoden, genötigt zu glauben, er sie sei angeblich psychisch krank. Wie gesagt, aus der Innenoffensive selber ist halt der Verein zum Schutz vor psychischer Gewalt entstanden. Die Innenoffensive und der Verein zum Schutz vor psychischer Gewalt waren eigentlich so ein bisschen so Todfeinde, weil eben letztendlich der Verein zum Schutz vor psychischer Gewalt die Alternative gegründet hat zur Psychiatrie. Und die Innenoffensive sich da sehr, ja, ausgeschlagen gefühlt hat. Mittlerweile gibt es so zarte Versuche der Zusammenarbeit wieder. Und eine Person, die da so dazwischen steht und in beiden tätig ist, sowohl in der Innenoffensive als auch im Verein zum Schutz vor psychischer Gewalt und steht da dazwischen, ist eben Andrzej Skulski, der auch, ja, Mitglied in der IAPA ist, was die Abkürzung ist für International Association Against Psychiatric Assault und eben unter anderem mit der Innenoffensive eine gegründete Organisation ist. Bei ihm würde ich auch nochmal irgendwie ein Interview reinhören vom Oktober 2011. Die Psychiatrie mit menschlichem Gesicht, das wird uns jetzt vorgegaukelt, ja, das ändert sich jetzt alle, klar, wir haben Menschenrechte hier verletzt, aber wir wollen das Ganze nochmal hier klar machen, wir sind Medizin und wir machen das jetzt mit menschlichem Gesicht. Alles die gleiche Lüge, wie es vor 40 Jahren, gab, wo die sogenannte Sozialpsychiatrie entstanden ist. Nach den Protesten wegen Menschenrechtsverletzungen blabberte man uns vor, dass diese Missstände unmenschlich waren, dass jetzt alles verändert wird, dass wir inzwischen mit moderner Wissenschaft zu tun haben, dass jetzt alles wieder im Griff sei. Das Aufgedeckte kommt nicht wieder vor, wir bringen jetzt niemand mehr um mit Insulin oder Elektroschocks. Es tut uns so leid, dass wir so und so viele hunderttausende Menschen auf fürchterlichste Art und Weise umgebracht haben und so weiter. Alles Lügen, um die öffentliche Meinung irre zu führen, um die Aufmerksamkeit wieder vom Hauptproblem abzulenken. Und das Hauptproblem sind die Sondergesetze, die immer noch existieren, dass man jeden Menschen einsperren und mit psychoaktiven Substanzen, irreführend Medikamente genannt, vollpumpen kann. Immer dann, wenn die Zauberformel ausgesprochen wird, er ist für sich oder für Dritte gefährlich. Also nochmal, aufgrund von solchen psychiatrischen Wahrsagereien kann jeder Mensch eingesperrt und mit Drogen behandelt werden. Es wird einfach behauptet, dass ich oder du oder egal wer gefährlich sind. Und das war's. Im Briefkasten landet ein Brief, genauer gesagt ein richterlicher Beschluss, dass wir uns zur psychiatrischen Untersuchung melden müssen und das war's. Erst dann merkt man, was Psychiatrie wirklich für ein Werkzeug ist und dann, dass man chancenlos vor der Willkür dieser Psychiatrie steht. Empfehlenswert ist, sich mit der Geschichte der Psychiatrie etwas zu befassen, um zu verstehen, dass es keine Medizin ist, sondern die moderne Inquisition, wo es nicht um Heilen geht, sondern weiterhin ums Vernichten. Psychiater ist kein Arzt. Wer noch tatsächlich in den Medien lesen sollte, kennt vielleicht Andrzej Skulski, weil er die meisten Berichte, wie, wenn es um Psychiatrie geht, eigentlich von ihm stammen. Und innerhalb von seinen Artikeln auf Indymedia finden wir genauso auch Bemerkungen, die halt sagen, dass heute die Psychiatrie schlimmer ist als die NS-Psychiatrie, beziehungsweise dass in der heutigen Psychiatrie auch noch Menschen ausgerottet werden. Und da zitiere ich jetzt natürlich auch, die Nazi-Verbrechen sind zweifellos in ihrer Qualität und Quantität einzigartig. Bei den Nazis nannte sich die geschlossene und angeblich vorbeugende Verwahrung von Unschuldigen übrigens schutzhaft. Bei der Unterbringung nach dem heutigen Psych-KG ist es sowieso gang und gäbe. Als Autonormalverbraucher schaut man auf die Psychiatrie, als ob es Medizin wäre, aber im Grunde sind die handelnden Verbrecher, die kontinuierlich das versuchen zu tun, was auch den Psychiatern in der Nazizeit nicht gelang, den Wahnsinn auszurotten. Das, was zu den Wertvorstellungen der Herrschenden nicht passt, die Nein zur Uniformität und einer vorgegebenen Normalität sagen. Und wie gesagt, ich habe ihn jetzt nochmal erwähnt, weil er so eine wichtige Schaltstelle zwischen der Innenoffensive und dem Verein zum Schutz vor psychischer Gewalt darstellt. Er hat auch zum Beispiel jetzt 2011 hat der Verein so eine Veranstaltungsreihe gemacht und auch einen großen internationalen Kongress, und auf einem dieser Veranstaltungen hat er halt auch irgendwie einen Vortrag gehalten. Vielleicht nochmal ganz kurz so zu der Struktur von der neuen Antipsychiatrie. Da gibt es einmal den Bundesverband Psychiatriegefangene, was eigentlich so der größte und wichtigste Organisation von Psychiatriebetroffenen in Deutschland ist. Hat sich 1991 gegründet und gibt es mittlerweile so ziemlich in jeder Ortschaft. Ist insofern sehr relevant, weil die auch tatsächlich so von der Bundesregierung sehr anerkannt sind und auch bei Gesetzesnovellen mittlerweile angehört werden, wenn es irgendwie die Psychiatrie betrifft. Und gleichzeitig im gleichen Jahr 1991 hat sich dann der Europäische und der Weltverband gegründet, eben der European Network of Users and Survivors of Psychiatry und World Network of Users and Survivors of Psychiatry. Was in dem Titel selber schon auffällt, ist die Schwierigkeit der Selbstbetitelung. Also das hat durchaus zu Debatten geführt, vor allen Dingen in Deutschland, dass halt eben Psychiatriebetroffene sich als Überlebende bezeichnen und damit halt sich eben gleichsetzen mit Überlebenden der Shoah. Es gab relativ heftige Konflikte und letztendlich kann man sagen, dass für Deutschland die meisten es eigentlich ablehnen, sich als Überlebende der Psychiatrie zu betiteln, aber es gibt immer noch Leute, die halt sagen, sie sind Psychiatrieüberlebende. Und innerhalb von der europäischen Netzwerk gibt es eine Schweizer Organisation, die sich schon bereits 1987, also 4 Jahre vor dem europäischen Netzwerk, gegründet hat. Das heißt Psychex. Erwähne ich, weil die Art und Weise, wie da nochmal Shoah relativiert wird, auf einer relativ krassen Art und Weise folgt. Und zugleich, das auch eine wichtige Organisation ist, insofern, dass Peter Lehmann, der eigentlich so die Kernfigur innerhalb der deutschen Antipsychiatrie ist, der auch mit die Ehrenoffensive gegründet hat, der auch den Verein zum Schutz vor psychischer Gewalt gegründet hat, auch den Europäischen Netzwerkverband gegründet hat, der letztes Jahr dann eine Ehrendoktorwürde bekommen hat in Griechenland für sein Engagement und Ende letzten Jahres oder Anfang dieses Jahres auch ein Bundesverdienstkreuz hier in Deutschland. Also eine gewichtige Person innerhalb der Antipsychiatrie, und er sitzt halt eben mit im Vorstand von Psychex. Die Äußerungen, die ich jetzt gleich zitieren werde, stammen nicht von ihm, sondern von einem anderen Vorstandsmitglied. Aber was es halt eben zeigen soll, ist, dass diese Äußerungen von so einer gewichtigen Person toleriert und akzeptiert werden und da halt nicht dann eine Kritik erfolgt, beziehungsweise ein Austritt aus so einer Organisation, die solche Bemerkungen macht. Der Jahresbericht 2009 von Psychex: ein klarer Mord in Raten. Der Staat schafft sich die unbrauchbaren Elemente vorzeitig vom Hals. In den Anstalten werden laufend Plätze frei für neue Opfer. Die jüngst vom Parlament beschlossene Revision des Vormundschaftsrechts, also auf die Schweiz betroffen, hat die bisher gesetzlosen inquisitorisch-holocaustischen Praktiken der Anstaltspsychiatrie nicht nur legalisiert, sondern sogar noch ausgeweitet. Neu können die Menschen gezwungen werden, die Gifte auch ambulant zu schlucken. Und dieser Mensch unterschreibt dann auch als so Kopf seine E-Mails immer mit dem folgenden Satz: ich bin mir absolut sicher, dass die globale Zwangspsychiatrie der letzten 130 Jahre die Inquisition oder den Holocaust, auch was die Zahl der Toten anbelangt, weit in den Schatten stellt. Und damit würde ich zu einer relativ anderen wichtigen Person innerhalb vom Bundesverband Psychiatrieerfahrene kommen, Matthias Seibt. Ist vielleicht so ein bisschen auch ein Begriff, weil er letztes Jahr nominiert gewesen ist für den Taz-Panther-Preis, den nicht erhalten hat. Aber er ist halt eben im Vorstand vom Bundesverband Psychiatrieerfahrene und er ist auch im nordrhein-westfälischen Verband, der aktivste ist vom Bundesverband Psychiatrieerfahrene und auch der politischste. Ja, auch ihn lasse ich kurz selbst zu Wort kommen. Das ist so ein Nebelwerfer. Das hat so eine ähnliche Funktion wie das Wort Jude im Dritten Reich oder wie das Wort Hexe in den entsprechenden Zeitabschnitten des Mittelalters. So. Nicht? Der Verstand setzt aus, man fragt gar nicht mehr nach. Niemand der Arztgläubigen sagt, ja, dann hätte ich doch gern mal den Schizophrenietest gemacht oder den Depressionstest. So, sagen Sie mir doch mal die Untersuchung, wo das mit dem Dopamin ist. So, das ist eine Gläubigkeit, da wäre der Papst froh drum, wenn seine Gläubigen noch so gläubig wären, so. Ja, wie man sich vorstellen kann, hat er noch so mehrere von solchen Sachen auch von sich gelassen. Da würde ich jetzt mal so ein, zwei nur kurz nennen. Denn wer sich so verhält, wie das die breite Masse tut, der macht es richtig. Obwohl, war da nicht was? Vor etwa 70 Jahren, hatten wir mal in der Schule. Und die Kriegsbegeisterung, als der Erste Weltkrieg ausbrach, war die nicht auch allgemein? Haben nicht auch die Hexenverbrenner argumentiert, es ging um das Seelenheil der Gemarterten und Gemordeten? Und so gibt es psychisch kranke Gesetze, die uns zu Menschen zweiter Klasse machen sollen und uns auch zu Menschen zweiter Klasse machen. Sondergesetze. Vergleichbar mit Türken, Juden oder, da ist das N-Wort drin, das ich nicht aussprechen will, Gesetzen. Und ein weiteres Zitat wäre, früher stand in allen Zeitungen, die Juden seien das Unglück Deutschlands. Oder einige Jahre später, am Ende stehe der deutsche Sieg. Und da es ständig wiederholt wurde, haben die Menschen es für wahr gehalten. Heute wird gesagt, es gibt psychische Krankheiten und sie nehmen mit rasender Geschwindigkeit zu. Ich halte das für einen durch Menschen gemachten Glauben. So wie man im Mittelalter an Hexen glaubte und diese Hexen, zu ihrem eigenen Wohl übrigens, so wurde schon damals argumentiert, verfolgte, folterte und tötete. So ähnlich werden heute psychisch Kranke verfolgt, gefoltert und getötet. Ja, aus einem Bericht von November 2011 über einen Vortrag von ihm steht halt eben auch nochmal, dass er sagt, dass viele Leute halt in der Psychiatrie landen und sich da auch wohlfühlen, aber eher es so sei wie eine Müllhalde und auch der problematische Mensch als Müll sich erlebt, der aus den Augen geschafft gehört. Und dann zieht er halt den Vergleich zum Dritten Reich und sagt eben, also das Etikett Jude würde ähnliche Abwertungen geführt haben wie halt heute in der Psychiatrie. Soweit zu im Grunde auch der neuen Antipsychiatrie. Und jetzt würde ich mal das Ganze nochmal aufrollen und nochmal euch darstellen, woher die ganzen Sachen eigentlich kommen. Und zwar gibt es eigentlich nur eine Person, auf die sich diese ganzen Personen beziehen. Thomas Sass ist der einzige von den ganzen alten antipsychiatrischen Theoretikern, der auch noch lebt und weiterhin halt eben ja, seine Arbeit nachgeht. Das erste Buch von ihm war Geisteskrankheit, ein moderner Mythos von 1961. Das zweite, wichtigere jetzt für uns hier ist Fabrikation des Wahnsinns von 1970. Und da würde ich halt eben auch jetzt wieder mal kurz an den Zitaten runterhangeln und dann seht ihr mal, was ich vorhin meinte, so diese Begriffe, die wichtig sind, so wie Schutzhaft, die Behauptung in der Schuhe steckt die Psychiatrie, Sondergesetze und die ganzen Begrifflichkeiten, wenn wir da jetzt 1970 in dem Werk von Thomas Sass alle finden, die halt eben daher stammen. Und also nicht nur, weil ich jetzt die Beziehung da hinziehe zu Thomas Sass, sondern ganz klar immer wieder sagen auch diese Personen selber, dass sie halt eben aus diesen theoretischen Werken von ihm halt ihre Kritik formulieren. Der Wahnsinnige und der verfolgte Jude haben wieder gemeinsam, dass die Gesellschaft, in der sie leben, sie beide als ihre Feinde betrachtet und sie folglich zu vernichten sucht. Damit jedoch enden die Übereinstimmungen. Denn die christlich-religiöse Lehre behauptet zumindest nicht, eine liebevolle Judenfürsorge im Auge zu haben, während unsere Psychohygieneerziehung eindeutig vorgibt, es gehe ihr nur um die Geisteskrankenfürsorge. In ihren Zielen und Ergebnissen erinnern mehrere Methoden der modernen Psychodiagnostik deutlich an die Wasserprobe. Einige Hexen mögen die Wasserprobe überstanden haben, aber kein ihrer übersteht solche psychologischen Tests. Was er in diesem Werk im Grunde macht, ist, er untersucht die Hexenverfolgung, schließt von der Hexenverfolgung auf die Folgen der Juden und Jüdin im NS und geht dann den Schritt weiter zu sagen, genau das Gleiche treffen wir heute in der Psychiatrie an mit den Patienten und Patientinnen in der Psychiatrie. Und genau das ist halt eben auch dieser Dreischritt, der von den ganzen anderen halt immer wieder gekaut wird, beziehungsweise auch dieses, ja, damals wollten die das halt für das eigene Wohl der Menschen machen und auch den heutigen Leuten in der Psychiatrie wird vorgeworfen, das für eigenes Wohl. Aber gehen wir dann mal weiter. Dieser Arzt des 20. Jahrhunderts, der nach jüdischen Merkmalen forscht, ist kaum von seinen Kollegen im 19. Jahrhundert, die Hysteriestigmate aufspürten, oder von seinen Kollegen im 16. Jahrhundert, die nach Hexenmalen fandeten, zu unterscheiden. Wie früher die Juden in Nazi-Deutschland und bis vor kurzem die, ja auch wieder das N-Wort, in den Südstaaten, wagen es die Geisteskranken nicht, sich zu erheben und für ihre Freiheit zu kämpfen. Das mag mehr als andere dazu beitragen, dass sie so geeignete Sündenbocke abgeben. Also so eine ähnliche Bemerkung, wie wir vom sozialistischen Patientenkollektiv haben, dass halt eben die Leute im Grunde selbstschuld sind, wenn sie vernichtet werden, wenn sie nicht aufbegehren. Und in Wirklichkeit setzt die institutionelle Psychiatrie die Inquisition fort. Geändert haben sich lediglich der Wortschatz und der soziale Stil. Aber er sagt nicht nur, dass das fortgesetzt wird, sondern er sagt auch, dass die heutigen Methoden perfider und ausgeklügelter und besser sind. Die Geheimpolizei der modernen, totalitären Staaten hat diese Inquisitionsmethode getreulich kopiert. Die Psychohygienebewegung der modernen therapeutischen Staaten haben sie noch verbessert. Und Gegenstand der Inquisition ist nämlich die Vernichtung der Ketzerei, die aber nicht vernichtet werden kann, ohne die Ketzer zu vernichten. Gegenstand der Psychiatrie ist die Ausmerzung der Geisteskrankheit, die aber nicht ausgemerzt werden kann, ohne dass die Geisteskranken ausgemerzt werden. Was diese anscheinend so verschiedenen therapeutischen Bewegungen nicht nur miteinander, sondern auch mit modernen totalitären Bewegungen wie dem Nationalsozialismus und dem Kommunismus gemeinsam haben, ist, dass sie alle die Integrität einer übermäßig heterogenen und pluralistischen Gesellschaft und ihrer herrschenden Ethik zu schützen suchen. Zu diesem Zweck unterdrücken sie gewisse individuelle und moralische Interessen und opfern im Allgemeinen den einen für viele, das Ich dem Wir. Ja, da geht dann mal so einen Schritt weiter und auch nochmal der Vergleich zwischen Hexenverfolgung und Juden und Jüdin und Psychiatrie. Die Ausrottung von Ketzern auf dem Scheiterhaufen der Christenheit war eine theologische Maßnahme. Die Ausrottung von Juden in den Gaskammern der Nazis war eine medizinische Maßnahme. Die Zerstörung des traditionellen Gerichtsverfahrens in Europa durch die Inquisition war eine theologische Maßnahme. Die Zerstörung des amerikanischen Rechtsprechung durch die Psychiatrie ist eine medizinische Maßnahme. Ja, es sind noch so 2, 3 Zitate, wo ich einfach deutlich machen will, inwiefern das wirklich den Ursprung da hat. Die Nazi definierten die konvertierten Juden gleichsam aus der Klasse der Nichtzuverfolgenden heraus und in die Klasse der Zuverfolgenden, der sie früher angehört hatten, hinein. Ebenso haben das moderne Denken und die Gepflogenheiten der Medizin und die Psychiatrie die Geisteskranken aus der Klasse der achtbaren Patienten ausgesondert und sie wieder in die Klasse der Unruhestifter und Asozialen, der sie ehemals angehört hatten, eingeordnet. Ja, und auch recht schön ist dann, zwischen politischem und moralischem Faschismus besteht also eine enge Verwandtschaft. In beiden Fällen wird eine Art von Schutz angepriesen und wer den friedlichen Überredungsversuchen nicht folgt, dem werden die Werte des Staates gewaltsam beigebracht. Beim politischen Faschismus durch Militär und Polizei, beim moralischen Faschismus durch Therapeuten, besonders Psychiater. Und zwar geht er tatsächlich auch so weit zu sagen, dass er die Psychiatrie vergleicht mit Konzentrationslagern, dass für ihn eigentlich Psychiatrie ein KZ ist. Und schließlich nochmal ein Zitat, wo dieser Begriff Sondergesetze halt eben herkommt. Es gibt keine besonderen Gesetze für Patienten mit Magengeschwüren oder Lungenentzündungen. Warum sollte es dann welche für Geisteskranke geben? Aber wenn unfreiwillige psychiatrische Eingriffe, die offiziell Hospitalisierung und Behandlung genannt werden, in Wirklichkeit aber Gefangenschaft und Folter sind, moralische Optionalitäten darstellen, nur vergleichbar den Verbrechen der Nazi, wie kann man dann solche Methoden auf irgendein menschliches Wesen anwenden? Soweit zu Thomas Sass. Und zwar interessant wird es, wenn diese Argumentationsweise von Thomas Sass, wir jetzt bei dieser ganzen neuen Antipsychiatrie finden, wer die denn auch verwendet. Und das ist eben folgende Organisation, KVPM ist die Kommission für Verstöße der Psychiatrie gegen Menschenrechte, was ein Ableger ist von 1972 der CCHR und das ist die Citizen Commission on Human Rights von 1969. Und das sind halt Unterorganisationen bzw. Tarnorganisationen von Scientology. Thomas Sass hat zusammen mit Scientology die amerikanische Organisation gegründet und sagt selber, er ist nicht Scientologe, aber er findet es halt gut, dass sie was gegen die Psychiatrie machen. Und darauf angesprochen auf die Scientology-Organisation antwortete er wie folgt. Schon das Wort Scientology in diesem Zusammenhang ist eine Art der Stigmatisierung, besonders in Deutschland. Es ist wie die Bezeichnung jüdisch während der Hitlerzeit. Scientology ist eine legale Religion, ich glaube nicht daran, ich bin kein Scientologe. Wenn aber deren Organisation die Willkürlichkeit in der Psychiatrie bekämpft, unterstütze ich das. Wenn eine jüdische oder katholische Organisation dies bekämpft, würde ich das genauso unterstützen. Wenn man so ein bisschen sich den hier Material anguckt, inwiefern jetzt bei denen schon relativierende Äußerungen drinstecken, dann ist das nicht so offensichtlich. Auf der Homepage finden wir 2 Äußerungen, die so in die Ecke gehen. Zum einen sagen die halt eben, denn nicht um die Taten Einzelner geht es, sondern um ein System, das nach dem Zweiten Weltkrieg nahtlos fortgeführt wurde und während des Dritten Reichs nicht etwa Tausende, sondern Millionen von Toten zu verantworten hat, also mit dem System meint die Psychiatrie, die nicht nur Tausende, sondern Millionen, und damit hat eben gemeint, sie stecken in deine Schuhe. Das ist zum einen die Behauptung, zum zweiten haben die irgendwie die Vorstellung, dass die Psychiatrie dafür verantwortlich ist, dass es Massenmörder gibt, dass es irgendwie Menschen gibt, die sich in die Luft sprengen und genauso eigentlich dafür verantwortlich sind, dass Hitler erst irgendwie so seine Ideen bekommen hat. Aber das sind auch schon so die einzigen zwei Sachen, die bei langen Suchen irgendwie auftreten. Es gibt aber ein Werk von zwei Leuten von der deutschen Sektion, wo es explizit darum geht zu untersuchen, was war eigentlich während der NS-Zeit und wie lässt sich das eigentlich erklären, was in der NS-Zeit passiert ist. So. Und das Buch von den zwei Leuten, Thomas Röder und Volker Kubilis, die sitzen auch beide im Beirat von dieser Tarnorganisation von Scientology, hat den schönen Titel Die Männer hinter Hitler von 1972. Wer die geheimen Drahtzieher hinter Hitler wirklich waren und unter welchem Deckmantel sie noch immer unter uns weilen. Und das ist ganz interessant. Im Grunde geben sie erstmal das große Versprechen so, dass sie halt sagen, sie lösen jetzt endlich auf, was eigentlich die Gründe dafür sind, dass es zur Shoah gekommen ist. Weil es halt bis heute nicht irgendwie durch verschiedenste Theorien, Antisemitismus-Theorien etc. pp. Eigentlich nicht klar geworden ist, wie das entstehen konnte. Und das nur zu erklären ist, dass halt unsichtbare Personen den Völkermord des Dritten Reichs ermöglichten. Zugleich aber immer wieder sagen, sie wollen ja nicht relativieren. Also sie wollen nicht irgendwie die Shoah relativieren oder sagen, das sei ja irgendwie ähnlich zu heute oder wollen auch nicht das Ganze irgendwie kleinreden und machen aber genau dann das im Grunde im ganzen Werk, indem sie halt eben sagen, dass der Holocaust bzw. die Shoah nur verstanden werden kann, wenn es Hintermänner gab, dass all diese Unmenschlichkeiten, Grausamkeiten und unzufassbaren Massenmorde nur zu verstehen sind, wenn man davon ausgeht, dass hinter Hitler gewisse Drahtzieher standen, die all diese Brutalitäten befürworten, ja rechtfertigen. Die Weltanschauung und der Menschenbegriff Hitlers wurden zu einem ganz entscheidenden Teil, wer hat sich's gedacht, von der Psychiatrie mitgeprägt. Und das ist halt eben der Nährboden gewesen für die spätere Verfolgung, für die Vernichtung und das ist vergleichbar mit der Inquisition. Zugleich sagen wir aber auch, so Antisemitismus muss jetzt nicht aufgearbeitet werden, wenn wir es herausfinden wollen, was passiert ist, weil alle Antisemitismus-Theorien ja bis heute es eigentlich nicht auflösen konnten. Deshalb machen die das erst gar nicht, Antisemitismus-Theorien sich zu beschäftigen. Fragen sich aber, und das ist ein bisschen so die Hauptfrage von dem Buch, wie konnten einige Psychiater die intellektuelle Perversion bewerkstelligen, dass schließlich so viele dieser Idee nachliefen? Wie konnten sie Mediziner etc. zu Massenmördern mutieren lassen? Wie gelang es ihnen, solche Ideen einem ganzen Volk zu implantieren und einzupflanzen? Also das ist so diese Hauptfrage, die sich da stellen. Jedenfalls, was wir dann auch finden und halt eben nochmal die Darstellung dessen ist, wenn man sich auf die Theorien von Thomas Sass bezieht, in welche Ecke man auch kommen kann, sagen die zwei in dem Buch auch, dass aus dem Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchs entwickelten sich allmählich eine groß angelegte Hexenjagd, die schließlich in der Euthanasie gipfelte. Und die NS-Psychiatrie war mehr als nur ein Befehlsempfänger und Vollstrecker, sie war Mitinitiator, wenn nicht sogar Haupttriebkraft der späteren Völkervernichtung im ganz großen Stil. Der Abschluss von dem ganzen Buch ist im Grunde, dass sie sagen, so die Methoden der NS-Psychiatrie sind die allergleichen, die in der heutigen Psychiatrie verwendet werden, insofern, dass damals schon Psychopharmaka angewendet worden sind und Psychochirurgie, und weil das ja heute noch angewendet wird, sind es die gleichen Methoden, insofern, dass es damals diese Fragebögen gab, in denen dann entschieden worden ist, ob jemand vergast wird bzw. getötet wird, anhand von so einem Frageschema und das ja ähnlich sei mit dem Diagnosefrageschema. Deshalb seien die Methoden die gleichen wie in der NS-Psychiatrie, also vollkommen wirr. Das Schlusswort von ihnen, dass halt die Tradition der Brutalität in der Psychiatrie ist ungebrochen und überlebte selbst das Dritte Reich. Genau, fast fertig. Und zwar würde ich jetzt nochmal zurückspringen zur Ehrenoffensive, weil die tatsächlich diejenigen sind, die sich am stärksten auf Thomas Sass beziehen, die auch eine eigene Homepage mit seinen Texten eingerichtet haben und so eine Würdigungs-Homepage für Thomas Sass und ja immer wieder so seine Theorien auch wiederkäuen. Und es gibt aber ein zentrales Zitat, das sie daran immer wieder verwenden. Also sie benutzen das seit 1998 und das Zitat selber ist aber schon um einige Jahre älter, von 1969. Und da sagt Thomas Sass, Schizophrenie ist ein strategisches Etikett, wie es Jude in Nazi-Deutschland war. Wenn man Menschen aus der sozialen Ordnung ausgrenzen will, muss man dies vor anderen, aber insbesondere von einem selbst rechtfertigen. Also entwirft man eine rechtfertigende Redewendung. Dies ist der Punkt, um den es bei all den hässlichen psychiatrischen Vokabeln geht. Sie sind rechtfertigende Redewendungen, eine etikettierende Verpackung für Müll. Sie bedeuten, nimm hinweg, schaffen mir aus den Augen, etc. Dies bedeutet das Wort Jude in Nazi-Deutschland. Gemeint war keine Person mit einer bestimmten religiösen Überzeugung. Es bedeutete Ungeziefer, vergaß es. Ich fürchte, dass Schizophren und sozial kranke Persönlichkeit und viele andere psychiatrisch-diagnostischen Fachbegriffe genau den gleichen Sachverhalt bezeichnen. Sie bedeuten menschlicher Abfall, nehmen weg, schaffen mir aus den Augen. Tatsächlich ist es aber so, dass sich Thomas Sass mittlerweile von dieser Äußerung distanziert und die Endoffensive aber es weiterhin benutzen, dieses Zitat, sehr zentral in vielen Texten immer wieder von diesem Zitat sich nähern. Und Thomas Sass mittlerweile die Position hat, dass er sagt, im Gegensatz zu Nazi-Psychiatern bringen demokratische Psychiater ihre Patienten nicht im Wortsinne um. Sie töten sie bildlich gesprochen, indem sie sie einsperren, Schockbeinen unterziehen und Medikamenten ruhig stellen. Also, dass man zum ersten Mal das auch wirklich sagt, okay, hey, es gibt ja tatsächlich doch einen Unterschied. Und das ist halt von 1994. Der Umschwenk von ihm aber jetzt dazu zu sagen, okay, es gab einen Unterschied und da wird nicht mehr gemordet, ist gleichgezogen bei ihm mit einer krassen Sozialdarwinismus, dass er halt mittlerweile ja immer so total herzieht über Menschen, die sich vom Sozialsystem ernähren und halt eben sagt, es sei Ungeziefer und Schmarotzer und auch wirklich diese Worte benutzt hat. Nebenbei bemerkt, gibt es auch Mitglied von dieser Kommission für Verstöße gegen Menschenrechte der Psychiatrie, die auf mehreren Veranstaltungen von der Innenoffensive auch gesprochen hat. Also ich bin mir ganz sicher, dass die Innenoffensive nichts mit Scientology zu tun hat, aber sie haben zumindest geduldet, dass eine Person von denen halt bei denen auch auf dem Podium gesprochen hat. Und um so ein bisschen einen etwas überraschenden Endpunkt zu finden, die ganze Scheiße, die ich jetzt da so erwähnt habe und zitiert habe, ist ja irgendwie verblüffend, dass da keine einzige Antisemitismus-Theorie drinsteckt. So. Wenn wir jetzt aber gucken, auf wen beziehen sich die Leute, wo zumindest mal zum ersten Mal so etwas wie eine Antisemitismus-Theorie zu finden ist, dann ist das ein Bezugspunkt, den Thomas Sass, Lane, Cooper haben und auch tatsächlich das SPK. Und das ist, dass sie eben sich auf die Antisemitismus-Theorie von Jean-Paul Sartre beziehen, der eben zu einem Zeitpunkt, wo das Ausmaß da schon noch nicht so klar war, eine Theorie formulierte, die eher sehr offen gewesen ist und sich sehr so genährt hat aus einer Sündenbock-Theorie, dass halt bestimmte Menschen als Sündenbocke herhalten müssen und die dann letztendlich halt von der Gesamtgesellschaft halt irgendwie verdrängt werden bis zu getötet. Tatsächlich ist halt auch so, dass Sass in dem Werk, das ich jetzt so lange zitiert habe, mit dieser Hexenverfolgung, einen Schritt zum nächsten geht von dieser Antisemitismus-Theorie von Sartre und sie umtituliert für seine Theorie auf die Psychiatrie. Sartre sieht den Antisemitismus so, wie ich die Verfolgung von Hexen und Geistesgestörten sehe. Die gleiche Überlegenheit, die Nazis über Juden verspüren, finden wir im Verhältnis von psychisch Gesunden und psychisch Kranken. Es kann keinen guten Juden und auch keinen guten psychisch Kranken geben. Der Normale kann durch den Sündenbock dem Problem von Gut und Böse ausweichen, beziehungsweise wird es dadurch erleichtert. Ebensolches gilt für die Psychiatrie. Da der Antisemit das Böse bekämpft, kann seine Redlichkeit in der Gesellschaft, für die er ficht, nicht angezweifelt werden. Selbst die unnötigsten Methoden sind durch diesen Zweck gerechtfertigt. Analog für die Psychiatrie. Und das heißt, so wirklich so, er nimmt diese Antisemitismus-Theorie von Sartre und bezieht sie Punkt für Punkt um für die Psychiatrie. So, und klar, natürlich ist es jetzt nicht irgendwie Sartre anzukreiden, dass seine Theorie dafür herhält. Sie zeigt aber zumindest, dass seine Theorie so eine Schwachstelle hat, eben, dass sie die Singularität der Schuhe halt eben noch nicht drin hat in der Theorie, sondern es eine Theorie ist, die auch selber sagt, immer wieder formulierbar ist auf andere Minoritäten und die Behandlung von diesen durch die Gesamtgesellschaft. Und das wird halt eben in der Antipsychiatrie dann umformuliert auf die sogenannten psychisch Kranken und wie mit denen umgegangen wird und dann gleichzeitig gesagt, dass die halt eben auch vernichtet werden. Und damit wäre ich auch tatsächlich dann am Ende.